Erster die Wüste und das trockene Land werden sich freuen. Die Steppe wird jubeln und Blumen bekommen wie Krokusse. Zweiter die Steppe wird viele Pflanzen haben und sehr jubeln. Sie bekommt die Schönheit vom Libanon. Sie bekommt auch die Pracht von unserem Gott. Dritter macht die schwachen Hände stark. Macht die wackeligen Knie fest. Vierter sagt zu den traurigen Menschen, seid mutig, habt keine Angst. Euer Gott ist da. Gott wird Gerechtigkeit bringen. Er kommt selbst und hilft euch. Fünfter dann werden die Blinden sehen können. Die Tauben werden hören können. Sechster dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch. Der Stumme wird laut jubeln. Denn in der Wüste kommt Wasser hervor. Es gibt auch Bäche in der Steppe. Siebter der heiße Sand wird zu einem Teich. Das trockene Land wird Wasserquellen haben. Wo Schakale leben, dort wachsen Schilf und Rohr. Achter dort wird es einen guten Weg geben. Man nennt ihn den heiligen Weg. Kein schlechter Mensch darf darauf gehen. Gott selbst wird sie auf dem Weg führen. Auch dumme Menschen werden sich nicht verirren. Neunter dort wird es keine Löwen geben. Keine gefährlichen Tiere werden dort sein. Die geretteten Menschen gehen sicher. Zehnter die Menschen, die Gott befreit hat, kommen nach Hause. Sie kommen nach Zion und jubeln. Sie haben immer Freude. Sie bekommen Glück und Freude. Traurigkeit und Sorgen verschwinden.